SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt von der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber wird hingeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Klassisch, oder? Genau heute, wo wir das erste Wochenende offiziell im Sommer haben, hat es abgekühlt und ich nenne meine Sendung noch Chasing the Sun. Naja, dafür mache ich das musikalisch wieder wett. Und somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Das ist SRF Virus. Ich bin der Mental X. Das sind 3 Stunden Urban Club Music und sehr urban wird auch heute gerade bei meinem Featured Act von der Woche. Du kennst vielleicht das Duo Channel X aus Berlin, sehr bekannt mit ihren Techno-Geschichten. Und einer davon, das ist der Jiglo. Gerade in den letzten paar Wochen habe ich immer wieder mal einen Track von ihm gespielt. Jetzt ist eine brandneue Scheibe auf Stil von Talent rausgekommen und jeder von diesen 3 Tracks sitzt. Weiter hat er brandneue Sounds aus Bristol. Da kommt natürlich der legendäre Nick Warren her. Der neue Co-Produzent oder sagen wir mal ein temporär neuer Co-Produzent, nämlich der Nicolas Rada. Zusammen haben sie EP produziert und die tun auch richtig, richtig gut. Aber möchte ich die heutige 3-stündige Reise mit dem Virgie und Dystopia. Schön, reise ich mit. Viel Spaß. Also mir ist weit und breit kein anderes House-Label bekannt, wo ihre Sounds so spezialisiert haben, wie es Anjuna Deep macht. Praktisch jedes Release bringt es exakt auf den Punkt. Und das ist die neue Anjuna Deep. Die neue von dieser Woche. Naja, gut, bei diesem Roster fast wöchentlich release ist ihr neuer Track. Im Original ist er von Onadal. Das Stück heisst der Baba. Und das ist der fantastische Lee Jones Remix. stay close when the wind is howling, and never let me go. We'll be right back. der zuckersüße und eine wunderschöne Vocal Track vorher. Der ist von Above and Beyond gesehen, featuring Zoe Johnson. Mit dieser Sängerin schafft das Trio auch schon seit vielen, vielen Jahren zusammen. Und zwar Away in einem fantastischen Breakbeat-Remix vom Lutre. So, jetzt wechseln wir nach Südamerika. Jetzt muss ich ganz genau überlegen, der Alfonso Muchacho kommt aus Mexiko. Genau. Und er hat wieder mal eine neue Scheibe gemacht. Gut, sein Name und vor allem seine Tracks begleiten meine Playlist ja sicher schon 10 Jahre hier im Radio. Und das da ist der Grund, wieso fantastisch. Identity von Alfonso Muchacho. to take you home. Mental X, be SRF, please. Mit Home ist 2001 insbesondere in England eine riesige Nummer gewesen. Und mit dem Jodie Westenhoff Remix wirklich eine fantastische neue Interpretation. Aber der Jodie Westenhoff ist ja Mitglied von Way Out West. Der andere Part ist der Nick Warren. Und Nick Warren wiederum hat auch eine neue Scheibe draussen. Die stellt er natürlich heute zu oben auch noch vor. Hast du gerade erst jetzt eingeschaltet? Herzlich willkommen. Das ist unser Virus, der hier redet und live hinter den Turntables mixt. Das bin ich bei den Mental X. Schönes Wochenende. We'll be right back. Chasing the Sun. So habe ich die heutige Episode Mentalix Electronic genannt. Also, das erste Wochenende im offiziellen Sommer 2018. Da hat er wirklich fantastische Tunes, unter anderem von Berlin, von Chiglo. Da haben seine ganze EP. Ist wirklich der Hammer. Irgendwie ein bisschen balearisch, irgendwie ein bisschen technoid und trotzdem noch hausig. Lass dich einfach überraschen. Und mehr so nur als das geht sie einfach schon. Tunnelvision ist das eben mit einem Rough Cast Song. Space and time. Bristol meldet sich zurück. Ich rede natürlich vom fantastischen Nick Warren. Und wenn man denkt, wie lange der schon im Business ist und nach wie vor super erfolgreich, schaut seine aktuelle DJ-Agenda an. Das kann ja fast nicht sein, irgendwie in 2 Wochen praktisch auf 5 Kontinenten unterwegs. Und es ist ja nicht nur sein, dass der Nick Warren wirklich ein fantastischer DJ ist. Auf der anderen Seite hat er auch wirklich ein Gespür für gute Co-Produzenten. Und das ist sein aktueller Code aus Argentinien, heissen durch den Nicolas Arara. Und zusammen haben sie eine ganze Scheibe produziert. Das ist der Titeltrack von dem. Das ist Nicolas Arara zusammen mit dem legendären Nick Warren und Sam Getty. Zone Music. So heisst ein Label vom deutschen Produzenten und DJ Oliver Shores. Und eben auf seinem So Music Label, da kommen wirklich fantastische Acts raus. Unter anderem irgendwie so Leute wie zum Beispiel der Soleo. Aber auch Schweizer sind mit vor der Partie. Eine der letzten Scheiben ist ja der Schweizer, der Yannick Müller gesehen. Diesmal ist der Christopher Ivar am Start. Der Template, das ist Lightmix. Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. Featured Act von der Woche nennt sich Chiglo. Er kommt aus Berlin und eigentlich ist die Hälfte vom Duo Channel X, die kennst du sicher. Sehr erfolgreiche Techno-Formation, die auch als Live-Act um den ganzen Globus tut. Aber auf Solo-Pfad ist der Chiglo äußerst erfolgreich. Magst du dich vielleicht erinnern, gerade vor 2 Monaten hat er auf dem Label vom Hive Club, also Hive Audio, die eine wahnsinnige EP rausgegeben, die ich da auf und ab gespielt habe. Und jetzt ist ebenfalls wieder eine neue Solo-Chiglo-Produktion umeinander, und zwar beim Koletzki auf ein Stil von Talent. Das ist mein Featured Act der Woche. Das ist der Chiglo und Hintergrundinfos zu ihm, Sounds zum Dreilosen und natürlich die ganze Sendung heute zum Downloaden. Ich wünsche euch besseren.ch/Mindflex. Arrangement von einem Track. Was für ein Sexappeal. Gut, ist natürlich ikonenhaft, der Typ, und zum zweiten Mal heute oben mit dieser Nummer. Dabei ist der fantastische Robert Babic aus Köln mit The Presence of Hope. Die Playlist bekommst du gerade nach der Sendung. Wo? Auf srf.ch/menschlex. Juhu! Electronic genannt. Hast du erst gerade jetzt eingeschaltet? Herzlich willkommen. Kannst du natürlich den Rest auch noch anhören. Und das, was du verpasst hast, bekommst du als Stream oder als Podcast auf iTunes oder auf SRF. www.radio.ch/mentalx. Techno in allen Schattierungen, bis sie sommerlicher kommen heute vorwärts. Und das hier ist vom Nils Hoffmann. Das Stück heisst Silence of the Sea. Thank you. ja schon völlig hysterisch aus dem Office rennen wollen, dass ich den Zug nach Zürich ins Radiostudio verwünsche. Und dann sehe ich gerade im letzten Moment in meinem Mail-Account eine neue Scheibe von Iconic. Das war wirklich ein sehr, sehr cooler Geheimtipp aus New York. Und dann sehe ich auch noch gerade, wer der Act war, nämlich Mononoid aus Holland. Dann habe ich gefunden, nein. Okay, die machst du jetzt noch ready und die nimmst du mit. Vielleicht habe ich ja eine Möglichkeit. Und wir haben es tatsächlich geschafft. Die heisst Kronstadt, kommt in 3 oder 4 Wochen dann auf dem New Yorker Label raus. Und Mononoid ist einfach wirklich grandios. So, was läuft eigentlich das eine Woche lang partytechnisch? Also für mich ist eins der Highlights, das findet am Morgen oben in Basel statt, und zwar im Viertelclub, nämlich Kartonmucke aus Berlin, der Labelchef Dirty Daring von selber und ein sehr, sehr cooler Support-Act ebenfalls aus Berlin, nämlich der Viage. Was sonst noch so passiert, das erfährst du in gut 10 Minuten in den Club Selections. renommiertes House-Label aus Berlin gastiert morgen hier oben in Basel im Viertelclub. Das ist sicher etwas ganz, ganz Grossartiges. Was sonst noch das Wochenende partytechnisch im Club ganz Schweiz passiert, das erfährst du in einer kleinen, feinen Rubrik. SRF Virus Mental X Club Selection. Ich bin wirklich sehr positiv überrascht. Es sitzt aus dem Hinterhof vor einem Jahr der Viertelclub geworden ist. Hey, ja, die Anlage, die prescht ziemlich gut. Gerade vor 2 oder 3 Wochen bin ich dort mal zu Gast gewesen. Morgen zu oben gibt es ein feinste Tech-House, ein bisschen Progressive-House. Und zwar eben mit dem Labelchef von Carter Mucke, nämlich Dirty Daring. Ebenfalls grandios, einer von seinen Berliner Support-DJs, nämlich dem Jage. Der hat unter anderem gerade wirklich großartige EP auf einen Musiker rausgegeben. In Basel haben wir auch noch den Nordstern-Club, die setzen morgen zu oben auf Mind Against. Das heisst, naja, das wird so ein bisschen Tech-House, Technoid, das Ganze eher ein bisschen monoton gehalten. Dafür gibt es extrem groovige und melodische Hardhouse-Sounds von der Animal Trainer. Du kannst natürlich morgen zu oben auch in Zürich in Hive Club in Ausgang gehen. Dort hast du ein Kollektiv, eine Turmstrasse während dem Space Monkey. Dort macht der Saab ebenfalls ein Zürcher DJ, weil irgendwie die Hive-Boss hineingehört. Auf jeden Fall eben morgens oben macht er seine Label-Party im Space Monkey und hat Resident DJs vom Barroom Beach Club aus Brasilien eingeladen. Musikalisch bekommst du dort House, Techno und sehr spacige Deep Trance Sound. We'll be right back. Und da ich die Sendung schon über 18 Jahre mache, ist da natürlich einiges hängen geblieben. Audio Talks mit End of a Nice Day zusammen mit dem Van Bellen haben das produziert vor genau, jetzt muss ich mir rechnen, 6 Jahren. Ich mag mich noch erinnern, eigentlich, als ob es gestern war, wo mir der Van Bellen irgendwie ein ungemasterte Demo geschickt hat und gefunden hat, was meinst du? Ist es nicht ziemlich abgefahren? Und ich gibt mir das Ding oder mache das so schnell wie möglich. Lustigerweise ist dann auch gesehen, dass der Track, insbesondere der Van Bellen Remix, den du jetzt hier gerade hörst, riesige Erfolge in England hatte. Na ja, klar, Charlie May hat ihn unter anderem bei Bedrock in der Radioshow, sprich mit John Dickens gespielt und so weiter und so fort. Sehr viele Memories sind das. Das ist End of a Nice Day. Wie schick, ein Klassiker von der Woche. Walks. Rhythmen und eine unglaubliche Wucht. Sehr experimentell zeigt sich hier der Israeli, der Guy J, mit seiner brandneuen Scheibe, wo natürlich auf Bedrock Music. Ein Stück heißt Hand of Last Coast. Ich bin mal gespannt, wenn die ganzen Ableton Digital DJs das probieren zu mixen. Nein, das sollte nicht schadenfreudig sein. Auf keinen Fall. So, nächsten Freitag, meine letzte Sendung vor der Sommerpause. Dann gehe ich mal ordentlich in die Sonne purzeln und bin dann so Mitte August wieder da. Aber eben, wie gesagt, nächsten Freitag haben wir noch eine gemeinsame Show zusammen, bevor ich in die Ferien gehe. Und es würde mich natürlich sehr freuen, wenn Sie mein Sommer-Special dann wieder einschaltet. Ab der 7. bin ich live hier hinter den Turntables. Wie gewohnt, die heutige Sendung mit dem Namen Chasing the Sun und brandneue Sounds von Shiglo. Juan de Meneses oder Nick Warren bekommst du in einer guten Stunde auf srf.ch/mentalx. Dort findest du dann auch eine Playlist und du weißt, die heutige Sendung bekommst du natürlich auch kostenlos auf iTunes als Podcast zum Downloaden und auf der SRF-Virus-App. Jetzt sage ich, genieße die nächsten sonnigen Tage und bis nächsten Freitag. Komm gut auf Nacht. Ciao, ciao. Makes you wonder what the world's coming to. SRF Virus Nachrichten. Eine Sendung von SRF Virus. Radio, aber anders. Noch mehr zum Abladen gibt's auf srfvirus.ch.